Schlumpfenland. Kommt her ins Schlumpfenland, hier ist es okay. La la la la la la, kommt ins Schlumpfenland. La la la la la la, kommt ins Schlumpfenland. Ich lebe im Schlumpfenland, weil ich hier Freunde hab. Wer hierher kommt, der hat Freude jeden Tag. La la la la la la, kommt ins Schlumpfenland. Euch sicherlich gefallen! La, la.